bitte mach dir keinen Kopf um uns, wir kommen klar. Nur die Probleme sind bisschen andere, doch es scheint derselbe Vollmond für uns in der Nacht. Und unser Blut hat dieselbe Farbe, der Sound, wenn die Handschellen klicken, ist gleich. Wenn sie den Abzug drücken, ist gleich. Egal bei wem die Kasse klingelt, gleich. Und unser Blut hat dieselbe Farbe wie das Gold am Hals. Der Rauch in der Luft und die Scheine im Portemonnaie. Doch sie tragen für uns alle dieselben Farben. Kampf in der Lunge, der Beton an den Füßen, der es schwer macht, nach vorn zu gehen. Doch sie tragen für uns alle dieselben Farben. Aber Hustle ist schwer, doch wir schaffen noch mehr, wir schaffen noch mehr. Heiß auf dem Herz, die Beine so schwer, von der Sonne hinterher. Der Blick Richtung Meer, weil der Asphalt dich abfahrt. Plan alle mehr, Bruder, nie wieder Bahn fahren. Keine Illusion, die dir sagt, eine Million auf der Bank macht das Leben deutlich leichter, ertragbar. Dicker, denn nicht alles, was kennst, ist auch Gold. Und das Recht nicht der Weg des Erfolgs. Doch egal, ob sie mich hassen, was soll's. Hauptsache Papa ist stolz. Denn am Ende sind wir alle wieder nichts. Ganz egal, ob studiert oder gut überlebt. Denn am Ende sind wir alle wieder Licht. Und wollen den Weg dahin so bequem, wie es geht. Wie das Gold am Hals, der Rauch in der Luft und die Scheine im Portemonnaie. Doch sie tragen für uns alle dieselben Farben. Kampf in der Lunge, der Beton an den Füßen, der es schwer macht, nach vorn zu gehen. Doch sie tragen für uns alle dieselben Farben. Wieder mal der Kopf kaputt und die Augen geblendet von all diesen Lichtern. Kenne dieses Loch in der Brust zu gut, warum lächeln, wenn man wieder mal nix hat? Zu viele Jahre warst du mit dem Elend unterwegs. Wenn die anderen schon Sportwagen fahren, während du im Bus Ehrenrunden drehst. Wenn du musst, dann mach es, stopp deine Taschen. Hauptsache zu Hause füll dich eine leere Kasse. Ob gerade oder Kauna, Hauptsache du zauberst deiner Mama keine Tränen auf die Wangen. Alle wollen aus dem Schatten raus und viel zu wenige schaffen's auch. Doch egal wie du's machst, egal wie du's schaffst, denn in der Nacht sind alle Katzen grau. Heute mach dir keinen Kopf um uns, wir kommen klar. Nur die Probleme sind bisschen andere, doch es scheint derselbe Vollmond für uns in der Nacht. Und unser Blut hat dieselbe Farbe, der Sound, wenn die Handschellen klicken, ist gleich. Wenn sie den Abzug drücken, ist gleich. Egal bei wem die Kasse klingelt, gleich. Und unser Blut hat dieselbe Farbe wie das Gold am Hals. Der Rauch in der Luft und die Scheine im Portemonnaie. Doch sie tragen für uns alle dieselben Farben. Der Kampf in der Lunge, der Beton an den Füßen, der es schwer macht, nach vorn zu gehen. Doch sie tragen für uns alle dieselben Farben. Wie das Gold am Hals, der Rauch in der Luft und die Scheine im Portemonnaie. Doch sie tragen für uns alle dieselben Farben. Der Kampf in der Lunge, der Beton an den Füßen, der es schwer macht, nach vorn zu gehen. Doch sie tragen für uns alle dieselben Farben.